Hat sie dir wirklich was gegeben?« rief jemand von den Neuangekommenen, rief es und lachte aus vollem Halse. »Hier, eben diese halbe Flasche ist für ihr Geld gekauft«, sagte Marmeladow, sich ausschließlich an Raskolnikow wendend. 30 Kopeken gab sie mir eigenhändig, die letzten. Alles, was sie hatte. Ich habe es selbst gesehen. Sie sagte nichts, sah mich bloß schweigend an. So pflegt man nicht auf Erden, sondern dort. Dort, sich um die Menschen zu grämen, zu härmen und keinen Vorwurf zu machen. Das aber ist schmerzhafter, jawohl. Schmerzhafter, wenn kein Vorwurf gemacht wird. 30 Kopeken. Tja. Und sie braucht sie doch jetzt selbst, nicht wahr? Was meinen Sie, mein lieber Herr? Sie muss doch jetzt auf Sauberkeit achten. Diese Sauberkeit aber, diese besondere Sauberkeit, kostet Geld, verstehen Sie? Verstehen Sie? Nun, dann muss sie doch auch allerhand Pomaden kaufen, es geht ja nicht ohne dem. Dazu gesteifte Unterröcke, raffinierte Stiefelchen, wissen Sie? Stiefelchen, um das Füßchen zur Geltung zu bringen, wenn sie über eine Pfütze tritt. Verstehen Sie? Verstehen Sie, mein Herr, was diese Sauberkeit bedeutet? Ich aber, der leibliche Vater, habe ihr diese 30 Kopeken zu einem Schnaps abgeluchst und trinke ihr und habe sie schon vertrunken. Nun, wer soll denn mit so einem wie ich Mitleid haben? Wie? Tue ich Ihnen denn jetzt leid, mein Herr, oder nicht? Sagen Sie, mein Herr, tue ich Ihnen leid oder nicht? Hä? Er wollte sich wieder einschenken, aber es war nichts mehr drin. Die Flasche war leer. »Warum soll man denn mit dir Mitleid haben?« rief der Wirt, der sich in ihrer Nähe befand. Lachen erscholl und sogar Schimpfworte wurden laut. Es lachten und schimpften sowohl die Zuhörer wie die, die nicht zugehört hatten, ohne Grund, allein schon über das Aussehen dieses verabschiedeten Beamten. »Mitleid haben! Wozu Mitleid haben?« rief Marmeladow plötzlich laut und erhob sich mit vorgestreckter Hand in unverkennbarer Ekstase, als hätte er bloß auf diese Worte gewartet. »Warum soll man denn mit mir Mitleid haben, fragst du? Stimmt. Ja.